Die Vernunft eines solchen Planes liegt auf der Hand. Er ermöglicht es den Kulturreisenden, ihre Zeit einzuteilen, das sich auszusuchen, wovon sie etwas zu haben glauben, kurz ebenso zu planen, wie alle diese Feste von einer Dachorganisation umfangen und disponiert scheinen. Der Idee eines Festes aber, auch eines künstlerischen Festivals, wohnt, sei es noch so säkularisiert, der Anspruch des einmaligen, nicht fungiblen, des emphatischen Augenblicks inne. Die verwaltende Vernunft, die der Feste sich bemächtigt und sie rationalisiert, löst damit ihre Festlichkeit auf. Etwas von dem, was hier bis ins Groteske gesteigert sich findet, werden aber sensiblere Nerven an allen sogenannten kulturellen Veranstaltungen, auch an den avantgardistischen, spüren. Man lässt zwar in absichtlich auferhaltenem Gegensatz zum Streamlining Kultur in einer Art von Zigeunerwagen noch herumfahren, die Zigeunerwagen bewegen sich aber insgesamt in einer monströsen Halle und merken es selber nicht. Der Verlust an Innenspannung, der an den verschiedensten Stellen auch der sogenannten progressiven kulturellen Produktion heute zu beobachten ist, von der übrigen gar nicht zu reden, dürfte wohl aus diesem Zustand zu nicht geringem Teil sich erklären. Was von sich aus autonom, kritisch, antithetisch zu sein beansprucht und was freilich diesen Anspruch nie ganz rein bewähren konnte, muss verkümmern, wenn seine Impulse in ein heteronomes, von oben her vorgedachtes bereits eingegliedert sind. Wenn es womöglich den Raum zum Atmen unmittelbar von dem empfängt, wogegen es doch rebelliert. Dabei handelt es sich nicht um sogenannte Auswüchse eines wild gewordenen Managertums, wie es die billige Kulturkritik beteuert. Die paradoxalen Entwicklungen sind unumgänglich. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gesamttendenz entzieht der Kultur traditionellen Stils, die ich zur raschen Verständigung abkürzend einmal liberal oder individualistisch nennen darf, ihre materielle Basis. Der Appell an sogenannte Kulturschaffende, sie möchten dem Prozess der Verwaltung sich entziehen und sich draußen halten, klingt hohl. Nicht nur würde ihnen damit die Möglichkeit abgeschnitten, ihren Unterhalt zu erwerben, sondern auch jegliche Wirkung, der Kontakt zwischen Werk und Gesellschaft, auf den das integerste Werk nicht verzichten kann, wenn es nicht bei sich selber verdorren soll. Der beliebte Hinweis darauf, dass für die bedeutenden Künstler, und das waren stets die Nicht-Konformierenden, die materielle Basis immer prekär gewesen sei und dass sie ihre Kraft bewährt hätten, indem sie trotzdem ihrer geistigen Bestimmung folgten, ist fadenscheinig. Dass ein schlechter Zustand nicht erst von heute sei, gibt nicht das Recht, ihn zu perpetuieren, wenn er nicht mehr notwendig wäre, und dass das Große aus eigener Kraft sich durchsetze, ist nichts mehr als ein erbaulicher Lebkuchenspruch. Manches bleibt in Nacht verloren. Gelegentlich lassen Zufallsentdeckungen wie die von Georg Büchner durch Karl Emil Franzos ahnen, wie viel in der Geschichte der Menschheit auch an geistigen Produktivkräften sinnlos vernichtet wurde. Überdies aber hat in dieser Zone etwas Qualitatives sich geändert. Es gibt keine Schlupfwinkel mehr, auch in Europa nicht, das darin, wie in so vielem Betracht, unwillkürlich Amerika nacheifert. Keine Armut in Würde. Nicht einmal mehr die Möglichkeit des bescheidenen Überwinterns für den, der aus der verwalteten Welt herausfällt. Man braucht sich nur eine Existenz wie die von Paul Verlaine ins Gedächtnis zu rufen vom Ende des 19. Jahrhunderts, die des deklassierten Alkoholikers, der noch als er out and down war, freundliche und verständnisvolle Ärzte in Pariser Spitälern fand, die ihn mitten im Äußersten, vorm Äußersten bewahrten.